Live-Charts. Ich hab heute leider keine Zeit. Die Gruppe ist am Warten und der Rage schreit. Es tut mir leid, Schatz, ich hab keine Zeit. Was nennst du mich, den miese Peter? Vielleicht hab ich Zeit später. Du weißt genau, wenn es neue Spiele gibt, dann bin ich erstmal Wochen weg. Tschüss, liebe dich. Ey, sei nicht sauer, Gamer haben zu tun. Wir müssen Welten befreien, wie bei Zombies gegen Bloom. Ey, bitte versteh mich doch, schmeiß mich mal nicht raus. Ich bring dir auch den schönsten Epic Loot nach Haus. Schatz, du hast doch Hobbys wie ich, also kannst du mich verstehen. Du hast doch Hobbys wie ich, also wärst du so lieb und würdest jetzt gehen. Tut mir leid, Schatz, ich hab heute leider keine Zeit. Die Gruppe ist am Warten und der Rage schreit. Tut mir leid, Schatz, ich hab heute leider keine Zeit. Ein neues DLC bedeutet Einsamkeit. Tut mir leid, Babe, ich bin grad im Fight Day. Du sagst, ich wär ein Ego, ist genauso kalt wie Ice Age. Ich bin am Zocken, keine Zeit für den Haushalt. Schreib mir doch ne E-Mail, denn ich mache jetzt den Boss. Es tut mir leid, Schatz, ich kann heute nichts mehr tun. Ich meine, schau mal kurz WhatsApp, ich schickte dir da Blumen. Geh doch raus an die frische Luft, der Himmel, der ist klar. Ach, lange Stunden, ich zocke jetzt und träume da. Tut mir leid, Schatz, ich hab heute leider keine Zeit. Die Gruppe ist am Warten und der Rage schreit. Tut mir leid, Schatz, ich hab heute leider keine Zeit. Ein neues DLC bedeutet Einsamkeit. Tut mir leid, Schatz, ich hab heute leider keine Zeit. Die Gruppe ist am Warten und der Rage schreit. Tut mir leid, Schatz, ich hab heute leider keine Zeit. Ein neues DLC bedeutet Einsamkeit. Schatz, heute keine Zeit. Später mal. Tut mir leid, Schatz, heute keine Zeit. Mach doch mal die Tür zu, auf Wiedersehen. Tut mir leid, Schatz, ich hab heute leider keine Zeit. Die Gruppe ist am Warten und der Rage schreit. Tut mir leid, Schatz, ich hab heute leider keine Zeit. Ein neues DLC bedeutet Einsamkeit. Tut mir leid, Schatz, ich hab heute leider keine Zeit. Die Gruppe ist am Warten und der Rage schreit. Tut mir leid, Schatz, ich hab heute leider keine Zeit. Ein neues DLC bedeutet Einsamkeit.